Başladı. Bitişen. Hallo. Ja, hallo, guten Abend. Guten Abend, Yusuf ist mein Name. Ich bin der diensthabende Arzt hier. Nehmen Sie Platz, bitte. Ja, danke. Erstmal, wie heißen Sie bitte? Mein Name ist Martin Hoffmann. Martin. Mit ein oder Doppel? Mit zwei Doppel-F und Doppel-N. Genau. Und Herr Hoffmann, wie Jawohl. alt sind Sie? Ich bin 40 Jahre alt. 40. Und wann sind Sie genau geboren? Am 1.7.1982. 1.7.1900. 1982. Alles klar. Wie groß sind Sie, Herr Hoffmann? Ich bin 1,85 Meter groß. Ja, und wie viel wiegen Sie, bitte? 86 Kilo. Alles klar. Und Herr Hoffmann, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Und zwar folgendes: Seit 3 Tagen habe ich starke Schmerzen in meinem Lendenwirbelsäulenbereich. Ja. Und diese Schmerzen, die strahlen auch in meinem rechten Bein aus. Strahlen nach rechten Ins Bein. rechte, ja, ins rechte Bein. Und können Sie die Schmerzen beschreiben? Was für ein Schmerz? Ein stechender Schmerz oder ein brennender Ziehender Schmerz? Schmerz. Ich würde sagen, ein ziehender Schmerz. Es zieht bis in meinen Fuß rein. Ja, sind die Schmerzen dauerhaft da oder sie kommen und wieder weg? Die Schmerzen sind seit 3 Tagen dauerhaft da. Die sind mal weniger, mal mehr, aber dauerhaft da. Wo genau im Lenden, im ganzen Lendenbereich oder rechte Seite oder linke Seite? Ja, das kann ich nicht genau sagen. Es ist halt mein Rücken, Lendenwirbelsäule, also unterer Rückenbereich. Und wenn Sie Ihre Schmerzen messen würden auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, Ja. wie können Sie einschätzen, Ihr Schmerz? Was meinen Sie mit 1 bis 10? Ist es die Schulnote oder was ist Wie 1? bitte? Ich soll 1 bis 10 einschätzen, aber was soll ich Eins, da ja, eins für am leichtesten Schmerzen und 10 für unerträglichen Schmerzen entspricht. Ja, dann würde ich so sagen. Bisschen mehr als die Mitte, so 7, würde ich sagen. 7. Klar. Strahlen nach rechten Bein. Haben Sie etwas bemerkt, das die Schmerzen verursacht, oder gibt es etwas, das die Schmerzen verstärken oder lindern? Also einen Abend zuvor hatte ich meinem Freund beim Umzug geholfen. Haben wir Ja. Kartons geschleppt und Möbel geschleppt. Und am nächsten Tag, also vor 3 Tagen, am nächsten Tag hatte ich dann halt die starken Schmerzen. Ja. Ich bin aber nicht gestürzt oder so, sondern ich habe ein Ja. bisschen mit. Aber haben Sie etwas Schweres gehoben, ne? Ja, das war jetzt nicht sehr schwer, aber ich habe halt im Umzug geholfen. Ja. Es war jetzt kein Auto oder ein was sehr Schweres, sondern das waren Kartons mit Büchern und Karton. Möbeln, ja. Ja. Möbelstücke, Hatten Sofa. Sie Okay. Früher solche Schmerzen oder ist das erstmal bei Ihnen aufgetreten? Also schlimm, also man hat ab und zu mal so Ich durfte. Rückenschmerzen. Sinirleneceğim Hallo, Frau Aber Asli. Frau Dr. Asli, danke. So, Ja. also Aber so schlecht war nicht, ne? nein, das war nicht so schlimm, aber diesmal ist es sehr schlimm, also ist was anders. Ja. Anders. Waren Sie deswegen bei einem Arzt für diese Schmerzen? Für die Schmerzen? Nein, war ich nicht beim Arzt gewesen damals. Das war ja so ein, zwei Tage und nicht so stark. Dann ging die auch wieder weg. Oder einen Tag später. Da hatte ich Ibuprofen eingenommen oder so mit Medikament und ein bisschen Wärme und dann war es gut, aber jetzt ist es ein bisschen anders. Diesmal haben Sie etwas genommen, um Schmerzen zu lindern. Ja, Ibuprofen habe ich genommen. Wie viel Dreimal am Milligramm? Tag. 800 Milligramm. Aber hat es Ihnen geholfen? Ja, aber die Schmerzen sind trotzdem da. Es nervt. Es hat ein bisschen gelindert, die Schmerzen. Ein wenig gelindert. Ja, aber tut es immer noch weh, ne? Ja, richtig. Alles klar. Haben Sie eine Schwellung oder andere Beschwerden beim Ihrem Bein, besonders auf rechten? Nein, Schwellung. Schwellung habe ich nicht bemerkt. Nee. Oder haben Sie einen Temperaturunterschied oder Also meine Temperaturunterschied zwischen was? Zwischen zwischen Ihren beiden Beinen oder Nee, habe ich nicht. Das Temperatur ist in den beiden Beinen gleich. Ich habe keine Schwellung. Taubheitsgefühl? Ja, an meiner Fußsohle ist es taub. Nur Fußsohle. Auch Also rechten Seite. auf der rechten Fußsohle ist ein bisschen so komisch. Pelziges Gefühl, ein bisschen taub. Haben Komisches Sie Gefühl. auch ein Kribbeln wie Ameisen laufen? Kribbeln würde ich nicht sagen, nur dass ich nichts richtig empfinden kann. Ich kann zwar fühlen, aber meine linke Fußsohle ist sensibler. Alles klar. Und leiden Sie an zurzeit eingeschränkte Beweglichkeit oder Nee, ja, ich kann mich nicht richtig ganz nach vorne bücken, etwas heben. Aber sonst, ich kann laufen, sitzen, stehen, geht schon. Beim Aufstehen habe ich Schmerzen oder so. Also bei belastenden Tätigkeiten habe ich mehr Schmerz, aber ich habe keine Einschränkung der Beweglichkeit. Also in der Lendenwirbelsäule schon, aber in meinen Beinen nicht. ja, können Sie Ihre Rücken nicht beugen, ne? Habe ich richtig verstanden? Ja, nach vorne und nach hinten, wenn ich mich bewege, tut es weh. Also nach vorne beugen oder nach hinten überstrecken, habe ich schon Schmerzen. Ja, wegen des Schmerzens, alles klar. Und jetzt haben Sie Herzrasen oder Herzstolpern bemerkt? Herzrasen, Herzstolpern? Nee. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang jetzt? Nein. Gut. Oder Schlafprobleme beim Einschlafen oder Durchschlafen? Ja, ne, ja, wegen den Schmerzen wache ich ein paar Mal auf, aber ich habe sonst keine Schlafstörung oder so. Oder leiden Sie an Übelkeit oder Erbrechen zurzeit? Nein. Haben Sie einen Unfall gehabt in der letzten Zeit, in den letzten 4 Tagen? Nein, habe ich keinen Unfall gehabt. Ich hatte keinen Unfall gehabt. Sehr gut. Oder haben Sie Brustschmerzen oder Kopfschmerzen? Nee, habe ich nicht. Alles gut. Gibt es in Ihrer Vorgeschichte wichtige Krankheiten, von denen ich wissen sollte? Oder leiden Sie unter einer chronischen Krankheit, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder erhöhte Blutfettwerte? Nee, ich nehme aktuell keine Medikamente ein. Und auch keine Erkrankungen. Also nicht, dass ich wüsste. Gut, oder reagieren Sie allergisch gegen irgendwelche Medikamente oder Nahrungsmittel? Ja, gegen Penicillin hatte ich mal eine allergische Reaktion gehabt in meiner Jugend. Wie äußert sich die Allergie? Damals hatte ich Luftnot gehabt, also ich konnte nicht richtig atmen. Luftnot, sehr gut. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, an mein Mandel-OP wurde mit, wie alt war ich da? Mit 7 Jahren wurde meine Mandeln entfernt. Ehe der Mandel entfernt. Als Sie 7 waren, ne? Ja. Ansonsten? Sonst hatte ich keine OPs gehabt. Gut. Herr Hoffmann, rauchen Sie? Rauchen? Nee, ich rauche nicht. Oder hatten Sie schon mal geraucht? Nee, nicht wirklich. Sehr gut. Trinken Sie Alkohol? Ja, so bei Gelegenheit trinke ich schon ein Bier, so eine Flasche Bier ab und zu mal. Bei Feiern oder bei Gesellschaft. Ab und zu mal vorm Fernsehen auch. Jetzt nicht jeden Tag, aber Wie oft in der Woche zum Beispiel? ja, was soll ich so? 2, 3 Flaschen, so 2, 3 Abende wird es schon sein. 2, 3 Mal in der Woche. In der Woche, alles klar. Haben Sie oder hatten Sie Kontakt mit Drogen? Drogen, nee. Das ist nur eine Routinefrage. Ja. Sind Sie gegen Kinderkrankheiten und gegen Covid-19 geimpft? Ja, ich habe alle meine Impfungen. Ich habe auch Ha, die sind Sie Covid. auch gegen Wundstarrkrampf geimpft? Jawohl, ja. Haben Sie zurzeit keine offene Wunde, ne? Nein. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Krankheiten, zum Beispiel bei Ihrer Mutter, Vater? Mein Vater, soweit ich weiß, hatte eine Bluthochdruckerkrankung. Leben Sie noch, ne? Ja, die leben noch. Das freut mich. Ja, freut mich auch. Da Ja, super. kann ich die ärgern. Ja. Und Ihr Vater leidet an Bluthochdruck Ja. und Ihre Mutter? Meine Mutter leidet an Zucker, also Diabetes. Die nimmt da Medikamente ein. Mit Insulinpumpe, wissen Sie, oder? Nee, Medikamente nimmt sie da ein. Die hat keine Insulinspritze oder so. Und haben Sie Geschwister? Geschwister, ja, ich habe eine Schwester. Sind Sie gesund? Ist sie gesund? Ja. Sehr gut. Sind Sie verheiratet, Herr Hoffmann? Ich bin nicht verheiratet, nein. Oder sind Sie ledig oder getrennt? Ich lebe mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Na. Sehr gut. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schlosser. Schlosser. Haben Sie auch Stress bei der Arbeit oder belasten Sie schwer auch bei der Arbeit? Ja, ab und zu mal muss man ein bisschen anpacken, ja. Manchmal muss man so Metallstücke, Treppengeländer, Balkongeländer, so Teilstücke tragen, ja. Hochheben. Ja, es muss sehr schwer sein für Sie. Es geht, ne? Der Umzug war schlimmer. Na, ich weiß schon, habe ich gemacht. Und haben Sie in der letzten Zeit eine lange Reise gehabt? Eine lange Reise, nee. Eine lange Flugzeug? Flugzeug, nee, ich habe keinen Urlaub gehabt. Seit 2 Jahren, seit Corona, hatte ich keinen richtigen Urlaub gehabt, nee. Alles klar. Und Herr Hoffmann, jetzt haben wir unser Gespräch beendet. Ich habe einen Verdacht auf Bandscheibenvorfall bei Ihnen, aber das bleibt nur natürlich ein Verdacht, bis weitere Untersuchungen abgeschlossen sind. Jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen. Danach ich würde bei Ihnen Blut abnehmen und eine Röntgen durchführen. Im Verlauf schauen wir, wie weitergeht. Na? Haben Sie Fragen an mich noch? Ja, Röntgen, ist das schlimm? Ist Nein. es eine schlimmere Untersuchung? Ja, Was ist Röntgen das ist nochmal? Was kann man da sehen? sogenannte Durchleuchtung und Vorteil ist Durchleuchtung? natürlich Was? Von meinem Leben oder? zu ihren Lenden. Es beinhaltet ein bisschen Strahlung, aber die Dosis ist sehr niedrig. Mit Hilfe dieser Strahlung sehen wir ein Bild von Ihrem Körper. Und Kann man alles sehen? natürlich schmerzlos. Nein, nur wenn es nicht genug sei, können wir auch noch magnetische Resonanzuntersuchung bei Ihnen durchführen. Was haben Sie gesagt? Da. Magnetik? Was ist das? Magnetisch oder? Magnetresonanz, das heißt Kernspinuntersuchung. Weil Sie Magnetik gesagt haben. Ja, magnetisch. Magnetresonanztomographie haben Sie dann gesagt, okay. Ja, Magnetresonanztomographie. Okay. Wissen Sie, was das ist? Nein. Ich wüsste jetzt nicht, was der Unterschied ist zwischen Röntgenuntersuchung und einer Magnet-was-weiß-ich-Untersuchung. Ja, mit Hilfe Röntgen haben wir nur ein Bild anfertigen, aber Hallo? einen Moment. Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Vorhin habe ich Sie nicht gehört. Ich höre Jetzt Sie. können Sie hören? Ja, Entschuldigung wegen meiner schlechten Verbindung. Ja, mein Magnetresonanztomographie, sogenannte Kernspinuntersuchung. Das ist sowohl schmerzfrei als auch strahlenfrei Untersuchung. Dafür müssen Sie für einige Zeit in einer Röhre liegen und haben wir Schnittbilder Ihrer Körper mithilfe dieser Computer. Und haben wir, die Vorteil ist auch, die haben wir gut beurteilen mit, ob es Weichteilverletzung oder Bandscheibenverletzungen gibt. Ja, das ist die Goldstandard für Ihre Beschwerden, für, besonders für Ihre Krankheiten. Und warum machen Sie dann ein Röntgen? Was kann man da sehen oder nicht sehen? Der Röntgen ist unser erste Wahl, aber im Verlauf können wir auch eine Magnetresonanztomographie durchführen bei Ihnen. Okay. Was kann man in einem Röntgen auch Bandscheibenvorfall sehen? Nein, nicht möglich. Aber ich möchte sicher sein, dass es bei Ihnen keine Fraktur gibt. Okay. Also erwarten Sie auch, also ist Ihr Verdacht auch, dass es eine Fraktur ist, oder? Ja, ich möchte auch eine Fraktur ausschließen, deswegen wäre nützlich sein für Sie. Okay. Na gut. Dann jetzt werde ich mit meinem Kollegen sprechen. Danach sehen wir uns wieder. Okay, danke. Haben Kollegen noch Fragen? Anscheinend gibt es keine Fragen. Meine Seite auch nicht. Okay, also nur zur Ergänzung, Herr Dr. Yusuf. Ich würde, es war alles okay, ich würde nur den Übergang von der speziellen Anamnese zum allgemeinen Anamnese war ein bisschen hart. Ich würde da einen Satz noch hinzufügen. Sie haben zum Beispiel, wir haben gesprochen über Bewegungseinschränkung. Ich hatte dann gesagt, ich habe Schwierigkeiten durch Schmerzen nach Beugen nach vorne und nach hinten. Und dann haben Sie gesagt, ja, okay. Und irgendwas haben Sie dann gesagt, Übelkeit oder irgendwas, oder also die andere Anamnese haben Sie dann gesagt. Ich würde da sagen, okay. Dann würde ich weitere allgemeine Fragen stellen oder auch andere Fragen stellen, irgendwie einen Übergang machen, sozusagen. So darauf aufmerksam machen. Auf einmal fragt jemand mich was ganz anderes. Ich finde es schöner. Okay? Ja, verstanden. Also der Übergang, dass man hat gesagt, okay, das habe ich jetzt fertig. Und ich würde jetzt noch weitere allgemeine Fragen stellen oder bezüglich, dass Sie komplett kennenlernen oder ja, irgendwie. Ganz verständlich. Und Sie hatten, das ist auch kein Fehler, aber es hört sich immer schön an, wenn Sie sagen, ja, wie geht es jetzt weiter? Sie haben gesagt, ich werde Sie körperlich untersuchen. Ich würde dem Wort ausführlich beifügen. Ich würde Sie ausführlich körperlich untersuchen. Hört sich besser an. Ja. Ist aber, auch wenn Sie nicht sagen, ist kein Fehler. Aber und dann haben Sie beim, ich werde eine Röntgen durchführen lassen. Ich würde sagen, ich würde eine Röntgenuntersuchung durchführen lassen. Röntgenuntersuchung. Also dieses Wort Untersuchung hört sich auch besser an, nach meiner Meinung. Ja. Ansonsten war erstmal alles okay. Gut, von meiner Seite auch fertig. Danke. Ich bitte so. Sie um eine Minute. Ja. Ja. Şu dakikayı isterseniz değerlendirebilirsiniz. Herhangi bir soru sorabilirsiniz. Size soru sormak serbest. Bana da cevap vermemek serbest. Gruptakilerine söylüyorum. Başka soru da olabilir. Genel bir soru. Umut, komputer tomografi ile manyetik rezonans tomografi hernide ne kadar fark ediyor hocam? Ne kadar üstünlük var birbirine karşı? Tomografi ve manyetik rezonans tomografi arasındaki fark diye soruyor. Şeyde imtihanda soruyorlar. Evet. Almanca olarak yani. Nasıl kısa ve net nasıl açıklayabiliriz? Also das von der Schnittbildaufnahme ist es die zweite Wahl, wenn man eine Computer, eine CT oder eine CT-Tomographie. Wenn man nur Tomographie sagt, dann weiß man nicht, ob das eine Magnetoresonanztomographie ist oder eine Computertomographie ist. Entweder sagt man ein CT oder eine Computertomographie, damit man das unterscheidet. Also bei der die Mittel der Wahl, eine Weichteilaufnahme, einen Bandscheibenvorfall gut zu sehen, ist das MRT, weil es eine Weichteilaufnahme ist. Und eine Röntgenaufnahme ist eine, sieht man die härteren Struktur auch besser. Es sei denn, man gibt auch Kontrastmittel. Und, aber die Darstellung der Wirbelsäule ist Mittel der Wahl der MRT. Manche Leute können aber nicht, Vorteil ist es nicht strahlenbelastend. Nachteil ist, Nachteil ist, dass man, wenn man Platzangst hat, nicht in die Röhre reingehen kann. Das dauert lang, die Untersuchung, in der Regel 15 bis 20 Minuten. Beim CT ist es eine größere Röhre, eine flachere. Also es ist nicht wie, die Leute fühlen sich nicht wie in einem Sarg. Nachteil ist aber die Qualität der Aufnahme. Man kann zwar Bandscheiben erkennen, aber nicht sehr sensibel. Die Aufnahme ist nicht sehr sensibel. Anderer Nachteil ist, MRT-Aufnahmen kriegt man hier in Deutschland nicht so schnell. Es sei denn, man ist privat versichert und geht in eine private Radiologie-Praxis. Und CT ist eine Aufnahme, die kriegt man zeitnah, wenn man schnell Informationen haben will. Dann macht man, kann man auch ein CT fahren lassen, damit man schon ausschließen kann, ob ein Bandscheibenvorfall da ist. Ob eine, bei älteren Leuten zum Beispiel ist es, kann man nicht in einem CT immer genau sagen, ob es ein frischer Bruch ist zum Beispiel, eine osteoporotische Fraktur, die Frischheit der Fraktur, die Aktualität der Fraktur kann man eher im MRT sehen, in einer bestimmten Sequenz, weil dort Ödem in dem Knochen zu sehen ist und in den anderen nicht. Dann kann man sagen, ah, diese Fraktur ist besser. Also das Mittel der Wahl in der Orthopädie und Unfallchirurgie, also wenn es nicht um Frakturen geht, wenn es um Weichteildiagnostik geht, Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose, Neuroforamenstenose und so weiter, dann ist Mittel der Wahl das MRT. Dankeschön. Können wir anfangen, Josef? Ja, natürlich. Dankeschön. Ein Moment, bitte. Wir laden Kabel jetzt hin, dass wir dann kein Rollosch machen. Danke. So, jetzt bin ich wieder da. Herr Oberarzt. Ja, bitteschön. Ich habe eine neue Anamnese aufgehoben. Hatten Sie kurz für mich? Jawohl. Herr Martin Hoffmann, 40-jähriger Patient. Hat sich heute bei uns mit seit 3 Tagen bestehende Lendenschmerz vorgestellt. In Lendenwirbelsäulebereich oder im LWS-Bereich, kann man auch sagen. Ja, Schmerzen im LWS-Bereich vorgestellt. Die Schmerzen sind und andauernd. Und die Schmerzen bei seit vier Tagen, vor vier während einer Umzug beim Schwerkistenhebung getreten. Früher nicht so eine Schmerz. Aktuell nimmt er Ibuprofen Milligramm, welche ihm wiederum. Wie viel Milligramm? Ich habe akustisch nicht gehört. 800, okay. 100, ja. Ja, diese Aufnahme, das Internet ist jetzt nicht so gut, deswegen entweder von Ihnen oder von mir. Deswegen. Okay, weiter. 800, ja, Ibuprofen 800, welche ihm ein bisschen Linderung gebracht hat. Mhm. Und Symptome klagt er über Hypästhesie an rechter Fußsohle und eingeschränkte Bewegung beim Rücken nach vorne beugen wegen der Schmerzen. Wie würde man das nennen? Nach vorne beugen nennt man? Rückenflexion. Nach vorne und nach hinten sozusagen. Nach vorne ist eine Inklination und nach hinten ist eine Reklination. Hallo, hören Sie mich? Jetzt höre ich. Ja. Vielleicht, wenn Sie wollen, können Sie Ihre Video ausschalten, dann ist die Frequenz, die Übertragung besser, glaube ich. Kann sein? Video kaputt ist alles. Wenn es für Sie keine Umstände macht? Nein. Ja, in der Hände. So, Lachersness. Ja. Okay. Also, nach vorne beugen ist eine Inklination und nach hinten Überstreckung nach Dorsal ist eine Reklination. Also hat er eine Reklination und einen Inklinationsschmerz im Bereich der Lendenwirbelsäule oder im Bereich der LWS. Ja. Und die Frage nach Schwellung, Parästhesie, Brust- oder Kopfschmerzen oder Unfall wurden verneint. Mhm. Die Vegetativanamnese ist bis auf Insomnie wegen aktuellen Schmerzen unauffällig. Ist bei ihm keine Vorerkrankung bekannt. Eine Adenektomie wurde bei ihm im Alter von 7 durchgeführt. Tonsillektomie, meinen Sie? Ja, Tonsillektomie. Hm? Er nimmt zurzeit oder regelmäßig keine Medikamente ein, nur Ibuprofen dreimal bei Bedarf. Es ist eine Penicillinallergie bei ihm bekannt, welche Dyspnoe äußert sich. Welche sich als Dyspnoe? Nee. Nochmal den Satz bitte. Ja. Er hat eine Penicillinallergie. Penicillinallergie und Allergie äußert sich als Dyspnoe. Ja, okay. Er ist nicht Raucher und trinke Alkohol 3 bis 4 Mal in der Woche ein Flasche Bier. Mhm. Er ist voll geimpft. In der Familienanamnese zeigt sich Arterialhypertonie beim Vater und Diabetes mellitus bei der Mutter. Er hat eine gesunde Schwester und Soziale Anamnese zeigt. Hat er Kinder? Hatte Kinder. Ich werde beim körperlich Untersuchen fragen. Okay. Okay. Er ist nicht verheiratet, lebt zurzeit mit ihrem Lebensgefährten und er arbeitet als Schlosser und habe auch Überbelastung bei der Arbeit mit schwierigen Sachen heben. Und Reiseanamnese ist unauffällig. Aus den oben genannten Beschwerden gehe ich von einem Verdacht auf Diskus Prolapsus. Differentialdiagnostisch kommt LVK-Fraktur in Betracht. Um meinen Verdacht zu weiterer Abklärung würde ich diese Untersuchungen durchführen. Welche? Erstmal, also, okay. Ja, erstmal würde ich den Patienten körperlich untersuchen. Danach würde ich Röntgen-Lendenbereich durchführen und gegebenenfalls ein MRT der betroffenen Seite. Wenn Sie eine Röntgenuntersuchung machen lassen, also zum Radiologen den Auftrag geben, was steht dann als Auftrag drauf? Röntgen-Lendenbereich in zwei Ebenen. Genau, Röntgen-Lendenbereich in zwei Ebenen, richtig. Weiter? Blutentnahme gegebenenfalls, wenn eine Operation erforderlich ist, die Gerinnungswerte, Blutbild, CRP. Würden Sie abnehmen, okay. Blutgruppe, ja, gegebenenfalls am Ende MRT-Untersuchung des Lendenbereichs. Okay. Wenn mein, warum würden Sie eine Blutgruppeuntersuchung machen lassen? Das ist ein Rieseneingriff. Würde man sehr viel Blut verlieren? Also, wenn bei der Patienten eine Operation erforderlich sei. Ja, ich denke nicht, dass man da, das können Sie weglassen. Eine Blutgruppe bei Bauchoperationen schon, also wo man oder Gefäßoperationen und so weiter, oder Herzoperationen. Aber bei so einer Lendenwirbelsäuleoperation, wir operieren ja minimalinvasiv, mit einem kleinen Schnitt, mit mikroskopisch gehen wir da rein. Und da blutet es zwar, aber da braucht man nie Fremdblut. Es sei denn, es ist ein älterer Mann und der hat ein HB von 8 und wir wollen operieren. Da kann man daran darüber diskutieren, ob man vor der Narkose vielleicht noch EKs gibt oder nicht. Alles klar. Er ist 40 Jahre alt, da braucht man keine Blutgruppe zu bestimmen. Okay. Und wenn mein Verdacht sich bestätigt, würde ich diese therapeutischen Maßnahmen empfehlen. Konservativtherapie, zum Beispiel mit Analgetikum, Physiotherapie und Vermeidung von Schwerhebungen. Okay. Und als Operativtherapie gegebenenfalls Diskektomie kann man machen. Okay. Wenn die Indikation da wäre, wenn Sie bei der körperlichen Untersuchung, wann würden Sie bei einer körperlichen Untersuchung, das wissen Sie ja jetzt noch nicht, aber wenn Sie körperlich untersuchen, was wäre ein Kriterium, wo man sagt, man sollte operieren? Wenn bei den Patienten Harninkontinenz gibt. Zum Beispiel. Oder? Oder? Es ist ja nicht immer ein Harninkontinenz. Also es ist immer abhängig, welche Etage das betrifft. Also nicht jeder, der Bandscheibenvorfall hat und den man operieren muss, hat Harninkontinenz. Das wollte ich sagen. Das stimmt, wenn Harninkontinenz ist. Oder wenn was noch wäre, was mehr passiert als. Oder Taubheitsgefühl. Nein. Nicht zwingend, sondern eine Parese. Wenn eine Parese Apparese. Genau. vorliegt, dann sollte man auch, gibt es verschiedene Grade, 5/5, 4/5, 3/5 und so weiter. Aber bei einer Parese sollte man an eine Operation zumindest denken, sozusagen. Aber das weiß man nur, wenn man eine körperliche Untersuchung durchgeführt Ja, würde. ganz klar. Das können Sie jetzt noch nicht wissen, weil Sie noch nicht untersucht haben. Okay. Dann. Dann habe ich beendet. Okay. Das ist okay. Ich habe nichts Großartiges hinzuzufügen, sozusagen. Haben Sie selber noch Fragen? Selber jetzt nicht. Okay. Gut. Hat in der Gruppe jemand eine Frage? Vielleicht wäre, habe ich eine wichtige Frage verpasst? Eigentlich nicht. Sie haben ja, meine Grundregel war ja immer diese PDMS, also die Durchblutung haben Sie ja gefragt, ob ein Temperaturunterschied zwei Extremitäten. Sie müssen da nur sagen, ein bisschen genauer sagen. Nicht jeder weiß dann Temperaturunterschied zwischen uns beiden oder zwischen, sondern was. Das haben Sie ja danach ergänzt. Also dann ist Motorik. Sie haben gefragt, ob Sie irgendwelche Bewegungseinschränkungen haben, aber nicht genau gesagt, ob Sie Kraftverlust haben. Das wäre vielleicht ein bisschen genauer. Weil Bewegung, natürlich, wenn ich eine Parese habe, habe ich auch eine Bewegungseinschränkung. Aber ich kann ja auch durch meine Schmerzen eine Bewegungseinschränkung haben. Deswegen kann man sagen, haben Sie einen Kraftverlust an der Muskulatur? Das wäre vielleicht noch. Und S, Sensibilität, haben Sie ja gefragt. Das war ja eine Hyperästhesie, also eine Taubheit in meiner Fußsohle. Kennen Sie die Dermatome an dem Körper? Für welche Niveau meinen Sie? Wenn man sagt, Taubheitsgefühl an der Fußsohle, wissen Sie, welche Nervenwurzelkompression wäre? C5 oder Nee, Fußsohle. C ist zervikal. S5. Nee, es gibt ja Lendenwirbelsäule und dann meistens ist es entweder L1, 2, 3, 4, 5 und S1. L5 S1, ich meine. Genau. Also, es S1 ist der Nervenwurzel. Dermatom S1 ist Fußsohle. Aber nicht schlecht, ist gut. Müssen Sie nicht wissen. Das ist ein Fachwissen. Das ist nicht relevant für Ihre Prüfung. Man kann auch manchmal sagen, falls eine neurologische Auffälligkeit ist, würde ich den Patienten noch den Neurologen vorstellen, zum Beispiel. Den Befund, Neurologische. neurologische Vor ich würde den Patienten untersuchen und eventuell eine konsiliarische Vorstellung bei einem Neurologen machen lassen. Ganz klar. Okay. Okay, du, sonst. Herr Professor Mahmoud.